Kundgabe 4908. Empfangen durch Bertha Dodde am 3.6.1950. Abendmahl. Fleisch und Blut. Ich rede zu euch, und ihr höret mich, und ich will, dass ihr mein Wort weitergebet an eure Mitmenschen, die gleichfalls Verlangen haben nach der Speise ihrer Seelen, nach meinem Wort, nach meinem Fleisch und meinem Blut. Ich habe darum euch erwählet, dass ihr meine Gäste seid und an meinem Tisch gesättigt werdet. Und dass ihr nun wieder das Brot des Lebens austeilet denen, die hungrig sind und am Tische des Herrn speisen wollen. Denn ich habe meinen Tisch gedeckt für alle. Ich will allen austeilen, wessen sie bedürfen für ihre Seelen. Und ihr sollt meine Diener sein, die meine Gaben ihnen verabreichen, weil sie selbst noch nicht unmittelbar mit mir in Verbindung getreten sind, dennoch aber an mich glauben und sich unter meine Fürsorge stellen wollen. Und so habt ihr eine umfangreiche Arbeit zu leisten, zu speisen und zu tränken die Hungernden und Dürstenden, die am Wege zu erliegen drohen, wenn sie nicht Kraft empfangen, die ihr ihnen vermitteln sollet. Fleisch und Blut soll ihnen dargereicht werden, Brot und Wein, mein lebendiges Wort. Denn ich bin das Wort von Ewigkeit, das Fleisch geworden ist und mit seinem Blut die Menschheit erlöst hat. Wer mich im Wort aufnimmt in sein Herz, der isset in Wahrheit mein Fleisch. Und die Kraft meines Wortes ist das Blut, das ihm Erlösung bringt. Brot und Wein, die rechte Nahrung für einen geschwächten Leib, soll auch die Seele entgegennehmen, so sie schwach ist und Kraft für ihre Aufwärtsentwicklung benötigt. Dann soll das Brot des Lebens, mein lebendiges Wort, ihre Nahrung sein. Und die Seele wird von Kraft durchflutet sein. Sie wird nicht zu darben brauchen und sich am Quell des Lebens laben können. Sie wird ein rechter Gast sein an meinem Tisch, den ich für alle Menschen gedeckt habe, weil ich sie liebe. Und ich sende meine Diener aus und lade auch die draußen Stehenden ein, von dem gemeinsamen Gastmahl Gebrauch zu machen. Wer da kommen will und mein Gast sein, der wird angenommen und die wahre Stärkung erfahren. Darum sollet ihr eifrig werben für mich und ihnen meine Liebe darstellen, auf dass sie Verlangen haben, mit mir das Gastmahl zu nehmen, auf dass sie sich von meiner Liebe überzeugen können, die ihnen alles geben will, was die Seele bedarf, um selig zu werden. Nicht karg sind meine Gaben bemessen, sondern überreichlich bedenke ich, die sich von mir väterlich betreuen lassen. Ich will bei einem jeden anklopfen und ihn zum Abendmahl auffordern, und wer mir auftut, der wird mein Gast sein in Ewigkeit. Und darum sollet ihr mir vorangehen und mein Kommen ankündigen, auf dass mir eine Stätte bereitet werde, da ich selbst mich aufhalten kann, um Abendmahl zu halten mit denen, die auf eure Stimme hören und mich empfangen wollen. Brot und Wein will ich ihnen darbieten, mein Fleisch und mein Blut, das lebendige Wort, das sie hören sollen direkt in sich oder durch euch, meine Boten, die ihr als Vermittler meines Wortes alle aufsuchen sollet, die euch ihre Herzenstür öffnen. Das sei eure Mission, die zu erfüllen ich allen Kraft gebe, die mir dienen wollen. Amen.